Geld steht am Rande eines weitläufigen Komplexes aus Wohnhäusern, Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäuden, einer Schule und Turnhalle, einem Sportplatz und mehreren Ausbildungsstätten. Das Kinder- und Jugendheim verfügt über 90 Betreuungsplätze, wovon allerdings nur einige im Heim selbst genutzt werden. 30 Jugendliche leben in Außenwohngruppen, teils in der Nachbarschaft, teils in anderen Orten Ostfrieslands. Das Personal besteht aus rund 100 Mitarbeitern. Das Leinerstift gehört damit zu den größten Arbeitgebern in der Gemeinde Große Fehn. Die Kinder und Jugendlichen, die hier betreut werden, kommen überwiegend aus dem Weser-Ems-Gebiet. Die Gründe ihres Heimaufenthalts liegen zumeist in schwierigen Familienverhältnissen, zum Teil auch in Verhaltensauffälligkeiten mit einem entsprechenden Erziehungsbedarf, dem die Eltern nicht gerecht werden können. Die Aufnahme geschieht freiwillig. Sie beruht auf einer Übereinkunft zwischen den Eltern und dem Leinerstift, wobei die älteren Kinder und Jugendlichen grundsätzlich auch selbst einverstanden sein müssen. Ein Heimaufenthalt auf Veranlassung der Fürsorgebehörden, wie es früher die Regel war, gibt es nach den gesetzlichen Reformen der vergangenen Jahre praktisch nicht mehr. Der weithin sichtbare Windturm ist gleichsam ein Symbol des Fortschritts und der Zukunft im Leinerstift, auch ein Zeichen der Offenheit. Man hat hier nichts zu verbergen, man will und braucht sich nicht zu verstecken. Das war nicht immer so. Aus gutem Grunde wählten die Gründungsväter des Heims als Standort ein seinerzeit abgelegenes Stück Land an der Grenze zwischen den Ortschaften Mittelgroße Fehn und Uhlbargen. Die gesellschaftlichen Außenseiter sollten auch räumlich isoliert werden, am Rande der Gesellschaft und am Rande des Dorfes. Immerhin war das Heim wegen der angrenzenden Landstraße, der heutigen Bundesstraße 70, gut erreichbar. Während heutzutage ein reges Treiben auf dem Gelände herrscht, jedenfalls zu bestimmten Tageszeiten, und schon der stets vollbesetzte Parkplatz gewissermaßen Normalität anzeigt, bot sich noch vor wenigen Jahrzehnten ein völlig anderes Bild. Der Autor selbst, der nicht allzu weit vom Leinerstift entfernt aufwuchs, erinnert sich gut an das etwas unheimliche Gefühl, das ihn beschlich, wenn er auf dem Weg zu einer Bushaltestelle den Ort gelegentlich passieren musste. Das alte, dunkle, mit Efeu bewachsene Haupthaus, das noch heute steht, nährte die Fantasie des Vorübergehenden. Was da wohl hinter den Mauern vorgehen mochte? Bestimmt nichts Schönes und Angenehmes, denn nicht von ungefähr wurde Generationen von Kindern in Ostfriesland mit dem Rettungshaus, wie es früher hieß, Angst gemacht. Das unheimliche Heim als Mittel der Disziplinierung im Kampf zwischen den Generationen. Einer, der sich bestens erinnern kann, ist Albrecht Tosch aus Aurich. Der Pädagoge war nach dem Krieg als Kind mit seinen Angehörigen aus Pommern nach Ostfriesland gekommen. Ja, wir wohnten damals ja in der alten Norderwicke und die alte Norderwicke läuft ja parallel zur Leerer Landstraße. Und an einer kleinen Seitenstraße der Leerer Landstraße befand sich das damalige Rettungshaus, so wie wir es nannten. Wir kannten das, weil wir ab und zu Kinder dort erlebten, die aufgrund ihrer Kleidung, die doch recht ärmlich war, ärmlicher noch als unsere, auffielen, die auch von denen wir uns auch viel fernhielten aufgrund ihres Verhaltens, auch ein bisschen Angst hatten, denn das waren ja, die traten in Gruppen auf und wir waren ja wesentlich kleinere Gruppen und mussten dann auch befürchten, von denen Prügel zu bekommen. Nun gut, ein Hauswirt an sich ein herzensguter Mann, der, wenn ihn der Zorn packte, dann war seine Ausdrucksweise uns gegenüber, also wenn er nicht abhört, dann kommt mit ihm noch Rettungsruf. Ich weiß jetzt nicht mehr im Einzelnen, was ich mal angestellt hatte. Ich habe die Hühner laufen lassen oder die Enten zu sehr gequält oder die Gänse nicht richtig gehütet oder vielleicht auch die Kuh zu lange gescheucht, bis sie dann endlich in Holtrop beim Bullen landete und dann völlig erschöpft war, dass der Bauer sagte in Holtrop, so kommt mir die kaum nicht mit Bugel. Dann mussten wir die erste Stunde warten, bis die Kuh sich wieder beruhigt hatte, sodass sie dann zum Bullen konnte. Und dann führten wir sie dann nach Hause und es wurde natürlich entsprechend spät und man machte sich Sorgen. Und dann kam es, dass er schon sagte, ich komme mit die Notrettungshus. Und dann mussten wir querfeld einstapfen, dieser große Mann, der schon war verhältnismäßig groß, hat auch sehr große Hände. Und ich war damals 6, 7, 8 Jahre vielleicht. In seiner Hand zog er mich dann querfeld ein. bis zu einem großen Graben. Dieser Graben trennte sein Land von dem Land, was dann wohl zu, ich möchte meinen, zur Mitte, zur Gemeinde Mitte Große Feen gehörte. Und dann wurde mir das noch immer enger ums Herz und ich habe dann noch gebettelt, Onkel Johann, ich dauerte eine Notwehe und daraufhin sagte er, ja, gut, also dann an diesem großen, breiten Graben machten wir dann kehrt und dann griff er in einer seiner vielen Taschen und holte dann ein paar Bonbons heraus und sagte, hier, hier ist ein Beutel, das war dann der Trost für die Qual, die ich vorher erlitten hatte. Und so gingen wir dann gemeinsam wieder nach Hause. So wie dem Flüchtlingsjungen Albrecht Tosch ging es unzähligen Kindern und wohl auch manchen Erwachsenen in Ostfriesland. Was sich im Leinerstift eigentlich abspielte und wie das Leben dort aussah, wusste niemand so recht. Allein die Vorstellung beflügelte die Fantasie. Es musste irgendwie furchtbar sein und die Zöglinge dort hatten bestimmt nichts zu lachen. Dass dieses, wenn auch nur sehr vage Bild, tatsächlich etwas mit der Wirklichkeit zu tun hatte, bestätigt eine Frau, die hinter die Mauern geblickt hat. Die Pastorentochter Luzi Driver, 1909 im nahegelegenen Bauerndorf Bachband geboren, war eine Zeit lang Lehrerin in der Heimschule des Leinerstifts. Sie erinnert sich nur ungern an diese Zeit. Ich kam von der Hochschule und wurde nach Lehr, dort wo meine Mutter wohnte, als Hilfslehrerin beschäftigt mit sehr wenig Geld und so weiter. Und da war diese Stelle im Leinerstift ausgeschrieben, eben für eine Lehrkraft. Ich bewarb mich und kam dann auch dahin. Das ist 1933 gewesen. War die alleinige Lehrerin da. Und die hatten ihren Unterricht durchweg am Vormittag. Und Nachmittag wurden Schularbeiten gemacht, aber unter Aufsicht eines Erziehers dort. Dann war das ein ganz großer Unterschied zwischen meiner Ausbildung in Dortmund und nun etwa ein Jahr in Leer und dann nach Große Feen. Und dann in dieses strenge, doch immer ein sehr strenge Haus, wo man sich nicht so entfalten konnte, wie man das hätte gerne gewollt. Und naja, es ging aber, die Kinder waren wirklich sehr, sehr fügsam und nett und da gab es keine Schwierigkeiten. Es war eine einklassige Schule, natürlich alle Jahrgänge. Es war für einen jungen Lehrer also wahnsinnig, nicht, was man alles wissen musste und studieren und so weiter. Alle Fächer und alle Altersstufen. Und das Leben, ich sagte schon, war sehr streng und orthodox und der Hausvater dirigierte und alles gehorchte. Ich kann mich erinnern, als ich an den ersten Mittag dort Mittagessen hatte, an einem langen Tisch. Die Kinder saßen an einem anderen langen Tisch und es herrschte eine völlige Ruhe. Es sagte niemand ein Wort, Tischgebet und dann ging es los. Und ich unterhielt mich dann mit meiner Nachbarin, der Schwester Luise, nicht? Und da war so ein Kichern und auch bei dem Diakon da. Nach dem Essen, das sprach ich die wohl an, dass es ja so eine kühle Atmosphäre gewesen wäre. Und da sagten eben mir die Mitarbeiter, also es würde nicht gesprochen beim Essen. Die Kinder schon überhaupt nicht, aber die Erwachsenen eben auch nur wenig. Nur am Fischtag, Freitag, dann durften auch die Erwachsenen nicht reden beim Essen. Naja, nun wusste ich ja das. Aber es bedrückte mich doch sehr, muss ich sagen. Und das ganze Verhältnis zu dem Hausvater war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte unter inneren Mission. Ich komme aus einem Pfarrhaus und da war eben die Gosner-Mission damals sehr groß und da kam aus Berlin auch der Leiter der Gosner-Mission. Ach, und wir staunten dann, was der über Indien und so weiter erzählen konnte. Und innere Mission war für mich damals, ich war 22, glaube ich, wirklich eine schöne Sache. Und nun war dies wie so ein kaltes Bad, in das ich hineingesteckt wurde. Und es spitzte sich dann doch so zu, dass ich dachte, das halte ich doch nicht mehr aus. Essen aus Blechnäpfen, Tische ohne Tischdecken, eine Atmosphäre der Kälte, Strenge und Lieblosigkeit. Die junge Lehrerin nutzte schon bald die erstbeste Möglichkeit und verließ das Heim auf Nimmerwiedersehen. Ob das Leinerstift, das damals gut 60 Jahre bestand, von Anfang an so war, wie Luzi Driver es erlebt und kennengelernt hat, ist schwer zu sagen. Die Atmosphäre wurde vor allem von den jeweiligen Hauseltern geprägt und von deren pädagogischem und menschlichem Vermögen oder auch Unvermögen, mit den Kindern und Jugendlichen umzugehen und ihnen eine Heimstatt zu bieten. Darüber hinaus darf man allerdings nicht die Zeitumstände vergessen, die in das Heim hineinwirkten. Erziehung ist immer auch Spiegel der allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnisse. Das gilt und galt für die Heimerziehung ebenso wie für die häusliche Erziehung. Christliche Nächstenliebe und das Prinzip von strenger Zucht und Ordnung waren damals nicht Gegensätze, sondern gehörten unauflöslich zusammen. Auch der Gründer, Pastor Johann Heinrich Leiner, war in diesem Sinn, ebenso wie seine Mitstreiter, ein Kind seiner Zeit. Der Sohn aus bürgerlichem Hause wurde 1830 in Aurich geboren. Er war sehr begabt und besuchte das städtische Gymnasium. 3 Jahre lang, von 1849 bis 1852, studierte Leiner dann in Göttingen Theologie und Philologie. An der Gründung der christlich ausgerichteten Studentenverbindung Germania war der junge Ostfriese führend beteiligt. 1852 bestand er in Aurich seine erste theologische Prüfung mit der Note vorzüglich. Anschließend wurde er Gehülfsprediger in Große Fehn. 1857 legte er seine zweite Prüfung ab. Bis zu seinem Tod, der ihn 1868 im Alter von nur 38 Jahren ereilte, blieb er Pastor in Große Fehn. In einer Würdigung, die 1930 anlässlich seines 100. Geburtstages erschien, heißt es über Leiner: Er freute sich der geistigen Beweglichkeit seiner Fähntcher, die als Schiffer zum Teil weit in der Welt herumgekommen waren. Er wollte vor allem Seelsorger sein, der seine Gemeindeglieder zur Gewissheit des Glaubens und des Heils zu führen suchte. Dabei wandte er sich schroff gegen alle bloß subjektive Begründung solcher Gewissheit, die von inneren Erfahrungen und frommen Gefühlen viel zu reden weiß. Als Lutheraner kannte er keinen anderen wirklich tragfähigen Grund der Glaubens- und Heilsgewissheit als das Wort Gottes. Zu den Großen der ostfriesischen Kirchengeschichte habe er gehört, heißt es an anderer Stelle der Würdigung. Pastor Julius Elster, ein Zeitgenosse und Freund Leiners, der den Aufbau des Heims nach dem Tod des Fähncher Geistlichen vorantrieb, charakterisierte den früh Verstorbenen in einer Predigt, entsprechend der damaligen Zeit, mit ebenso viel Pathos wie Inbrunst. Pastor Leiner war ein Mann, ausgestattet mit hohen natürlichen Gaben, geheiligt durch den Geist Gottes zu einem Gefäß der Ehre. Ein Mann hervorragend um eines Hauptes Länge über alles Volk, durch die Tiefe und Klarheit seiner christlichen Erkenntnis, durch die Innigkeit seines Glaubens, durch die Inbrunst seiner Liebe, durch die Kraft seines Willens. Ein Mann, der keine Menschenfurcht kannte und vor keiner Schwierigkeit zurückschreckte. Die gemeine Große Fehn verdankt ihm ihre Kirche, ihren Turm, ihr blühendes kirchliches Leben. Er gründete den ostfriesischen Sonntagsboten und übte auf weite Kreise einen belebenden Einfluss, der sich nicht ausgewirkt hat. Johann Heinrich Leiner, von feingliedriger Gestalt und schwächlicher Gesundheit, muss tatsächlich ein Mann von beträchtlicher Wirkungs- und Ausstrahlungskraft gewesen sein, der sein Leben völlig in den Dienst von Kirche und Christentum stellte, der zudem zutiefst von christlichem Missionsdrang und Sendungsbewusstsein erfüllt und getragen war. So predigte er oft auf den sogenannten Missionsfesten, die damals gang und gäbe waren, und es wird berichtet, dass von einer Sammlung in Ostfriesland für die Hermannsburger Mission der Großteil aus Große Fehn, der Gemeinde Leiners, stammte. 1860 wurde der rührige Pastor in das Komitee der Ostfriesischen Missionsgesellschaft gewählt. Gleichzeitig wandte sich Leiner den sozialen Problemen vor Ort zu, besonders den vernachlässigten Kindern. Sein Kollege Julius Elster berichtet darüber: Pastor Leiner war es, der es nicht mit ansehen konnte, dass die verwahrlosten ostfriesischen Kinder in weit entlegene Rettungsanstalten gebracht wurden und dass Ostfriesland von den Sendlingen derselben abkollektiert wurde. Als Vorsitzender des örtlichen Gesamtarmenverbandes sah sich Leiner mit der sozialen Not seiner Zeit konfrontiert. Nicht wenige Menschen, besonders in den Feen- und Moorkolonien, lebten am Rande der Gesellschaft, bedroht von Hunger und Elend. Bevor das Erziehungsheim gegründet wurde, entstand 1864 zunächst der Bau eines neuen Armenhauses in Große Fehn. Es sollte als Zwangsarbeitsanstalt für arme Arbeitsscheue dienen, wie es in einem Dokument heißt. Zweck war weniger Fürsorge als vielmehr Abschreckung, wie aus einem Brief Leiners an Johann Hinrich Wiechern hervorgeht. Wichern war Begründer des Rauen Hauses in Hamburg, einer Anstalt für gefährdete und vernachlässigte Jugendliche. In seinem Brief, in dem es um die Armenfürsorge in Große Feen geht, schreibt Leiner: Es wird sich dann finden, dass sobald die bequeme Unterstützung mit barem Gelde aufhört und reale Unterstützung mit Wohnung und Kost an die Stelle tritt, ein Gutteil der bisher Unterstützten sich von der Armenkasse zurückzieht, um die bedrohte persönliche freie Bewegung und Willkür zu retten. Damit ist zugleich der andere Zweck ins Auge gefasst, die wirklich armen, alten, hilflosen Leute christlich verpflegen zu können und sie nicht sich selber überlassen zu brauchen, sowie auch den dem armen Wesen zufallenden armen Kindern eine christliche Erziehung geben zu können und sie so dem demnächstigen Verkommen zu entreißen. Die vermeintlich Arbeitsscheuen abschrecken, um Platz für die wirklich Bedürftigen zu bekommen. Aus heutiger Sicht mutet dieses Fürsorgekonzept zumindest befremdlich an. Johann Hinrich Wichern, von dem sich der ostfriesische Geistliche inspirieren ließ, war Begründer der inneren Mission. Im Gegensatz zur äußeren Mission, also der Bekehrung von sogenannten Heiden, wandte sich die innere Mission den Randgruppen im eigenen Land zu, besonders den im Zuge der Industrialisierung verelendeten und proletarisierten Bevölkerungsschichten. Wichern unternahm damit praktisch einen Versuch, diese Menschen, die der staatstragenden Kirche größtenteils entfremdet waren und ihr Heil eher bei den politischen Parteien der Linken suchten, zurückzugewinnen. Die innere Mission sollte nach der Vorstellung Wicherns diejenigen Massen der Christenheit innerlich und äußerlich erneuern, die äußerem und innerem Verderben anheimgefallen seien. Die Verbundenheit des Leinerstifts mit der Hamburger Einrichtung wird auch dadurch dokumentiert, dass die ersten Hausväter allesamt aus dem Rauen Haus kamen. Im September 1864 wurde auf Initiative Leiners der Ostfriesische Rettungsverein gegründet, dem neben dem Große Feencher Geistlichen noch zwei weitere Pastoren und einige andere Persönlichkeiten angehörten. Anlass war die Spende einer frommen Dame aus dem Ostfriesischen. Mit ihren 100 Goldtalern legte sie den Grundstock zur Finanzierung der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Im Juli des darauffolgenden Jahres wurde der erste Junge aufgenommen, und zwar zunächst einmal im örtlichen Armenhaus. Als dann immer mehr Kinder hinzukamen und sich das Zusammenleben von bedürftigen Erwachsenen und Kindern als äußerst problematisch erwies, beschloss der Rettungsverein, ein eigenes Haus zu bauen, das Ostfriesische Rettungshaus. An der Ortsgrenze Große Feens erwarb man ein Stück Land. Ein Morast von 4 Dimat, ein Stückchen kultivierten Landes und ein Garten. Im Mai 1868 erfolgte die Grundsteinlegung. Und schon im Herbst des Jahres war das Haus fertig. Am 10. November 1868 nahmen 23 Freunde und Freundinnen unserer Arbeit je ein Kind an der Hand und führten sie aus der Arbeitsanstalt in dieses unser Rettungshaus. Leiner selbst erlebte diesen Tag nicht mehr. Er war einige Tage vorher in Bad Ems, wo er wegen seiner schwachen Brust zur Kur weilte, verstorben. Die Arbeit führte nun sein Freund Elster fort, der 25 Jahre später mit gewaltigen und gleichermaßen drastischen Worten die Grundlagen der sogenannten Rettungsarbeit charakterisierte. Eine zuchtlos aufgewachsene Jugend sei die größte Gefahr für die Zukunft des ganzen Volkes, wettert der Geistliche in seiner Jubiläumsansprache. Wenn nun auch in unserem lieben ostfriesischen Volke die Macht des göttlichen Wortes und der öffentlichen Sitte noch so stark ist, dass in den übersichtlichen und abgeschlossenen Gemeinden dem Ausbrechen des wilden Tieres der Unzucht Riegel vorgeschoben sind, so gibt es doch in einigen wirtschaftlich heruntergekommenen und kirchlich vernachlässigten Kolonien und unter dem in den Hinterhäusern der Nebenstraßen der Städte wohnenden, wer weiß woher zusammengelaufenen Gesindel, Zustände, die geradezu haarsträubend sind. Kein Sonnenstrahl herzlicher Vater- und Mutterliebe fällt in die Herzen der armen, unglücklichen Familien. Ohne Liebe wachsen sie auf wie die Blumen im Keller. Keine Elternsorge erzieht sie in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Keine Mutter lehrt sie beten, kein Vater erbarmt sich ihrer. Kein Beispiel des Guten wird ihnen gegeben, lauter Böses sehen und hören sie. Sie sind den Eltern eine Last, die man am liebsten abwürfe. Mittlerweile sollen sie wenigstens den Bettelsack nehmen und den Eltern das Brot verschaffen, weil der spärliche Tagelohn solcher Faulenzer kaum zur Füllung der Schnapsflasche genügt. Zur Schule werden sie unregelmäßig oder gar nicht geschickt. Und was kann die Schule auch ausrichten bei solchem verderblichen Einfluss des Hauses? Alle Schuld sieht der Geistliche ausschließlich in den Charakteranlagen der Menschen. Der Gedanke, dass Not und Elend immer auch ein Ergebnis von wirtschaftlichen und politischen Bedingungen sind, ist ihm gänzlich fremd. Die Rabeneltern, die ihre Kinder für die Hölle gezeugt und geboren und erzogen haben, werden sich einst vor dem Richterstuhle Jesu Christi verantworten müssen. Wir aber hören die Stimme Jesu: Lasset die Kindlein zu mir kommen. Und wiederum, wer solch ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Der Glaube an dies Wort und an den Heiland, der es gesprochen, der Gehorsam gegen seinen Befehl hat den in den für das namenlose Elend der armen Kinder geöffneten und mit dem schmerzlichsten Erbarmen erfüllten Herzen den Gedanken und den Willen geboren, um Christi Willen sich ihrer anzunehmen und in Gottes Namen ihre Rettung zu versuchen, sie herauszunehmen aus der verpesteten Luft ihrer Familien und sie in der Gemeinschaft eines von Gottes Wort und Christi Liebe erfüllten Familienlebens zu erziehen, in der Zucht und Vermahnung zum Herrn, um sie zu retten für dieses und für jenes Leben. Das mit 50 Plätzen ausgestattete Rettungshaus diente als Heim für Verwaiste und Verwahrloste sowie für straffällige Jungen und Mädchen, die an einer heimeigenen Volksschule unterrichtet wurden. Mitarbeit im Garten und in der eigenen Landwirtschaft waren für die Kinder unerlässliche Pflichten, und zwar nicht nur aus pädagogischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen, denn die Pflegesätze waren verglichen mit heutigen Verhältnissen unglaublich gering. Nach der Schulzeit kamen die Kinder in aller Regel als Knechte und Mägde zu Bauern in der näheren und weiteren Umgebung. Einige wenige blieben als Haushaltsgehilfen im Heim oder arbeiteten als Knechte in der heimeigenen Landwirtschaft. Gelegentlich kam es auch vor, dass besonders begabte Kinder eine Lehre machten. Hatten die Zöglinge, wie man früher sagte, die Volljährigkeit erreicht, wurden sie aus der Obhut des Heimes entlassen. Von der Gemeinschaft eines von Gottes Wort und Christi Liebe erfüllten Familienlebens hatte Pastor Elster gesprochen. Hermann Meyer aus dem ostfriesischen Moordorf, der 1935 im Alter von 7 Jahren in das Heim kam, hat da nur bitterböse Erinnerungen. Oh, Jesus. Da bin ich für Verhältnisse. Dürftige Arbeit, schlechter Treib. Ja. Nee? Ich mag das von den Leuten, aber du hast mir nie Maut an der Hohl drücken musst. Dann krieg ich so Schnibbelbomben zu ab, das hat mir nicht mal verdient. Aber wenn 17 Mauern kribbeln dann in der Raum, dann krieg ich aber zu essen und wir müssen das essen, weil wir geschmackt haben. Nee? Da bin ich trostlos. Trostlos, also so viel gibt es gar nicht. Das wäre die erste Kassettluft, die ich mitmacht habe. So schlecht war das da. Und dann gibt es morgens mit dem Stubbrot. Und wenn das schlecht wurde, die haben gesucht, wo kriegen wir alles dabei, ne? Dann krieg ich zaubens, sonntags durchs Werk, rau, da wäre ein Pfeiffer auf dem Stubbrot, rau wäre das. Dann wäre nicht brauchen und so weiter. Das, ja, wir haben das Jagd geschlagen. Und wenn du einen Geburtstag hast, dann mussten sie denken, ja, dann kriegst du so alt, du wirst so geschlagen, kriegst du was. Da wäre dein Geburtstag für dich. Ist er vor? Ja, das ist wahr. Das ja. Ja, aber dann zeige ich das hier nicht. Man kann keine Höhen nicht. Nein, ich das hier nicht. Kann man nicht mehr vorstellen. Nein, vor dem, dann musst du das hier sehen. Ich habe morgen Geburtstag. Ich weiß, Böcken, kriege ich dich schlagen. Jetzt weißt du auch, wie alt du bist. Das ist Tatsache. Da muss ich hier so kurz zu gefallen. Ah, nimmst du das? Nee, hier links. Nicht bloß hier gelegen. Mit Schwauke. So wenig ganze Kinder dort. Das heißt früher Rettungshus, ne? Das wird Rettungshus, man, da wäre auch ein Rettungshus. Das Ding, den muss vielleicht auch noch in der Luft legen. Frau macht wohl anders weisen, will ich nicht sehen. Aber da habe ich wirklich was beleibt. Liebe Mann. Schlimm war für den Jungen auch die Zeit nach der Schule, als er zu einem Bauern kam. Sein Vormund blieb nach wie vor der Hausvater im Leinerstift. Aber jedenfalls, ich bin ein Bauer. Und da wurde ich auch kaufen mehr. Das hat meine Mutter mir noch besorgt und einfach meine alten Schwestern. Ich habe mich dort auf Konfirmation besorgt. Da habe ich einen Anzug gekriegt, der habe ich aber bloß auf Konfirmation anhat und nie wehr sein. Der habe ich nie wehr sein. Und von dieser Brand von Ringmels, der existiert vielleicht noch, das große Geschäft, die wir dort am Verband an die Bauern. Und der hat meinen Schlips für 25 Penning gefahren. Der kriege ich dann auf Konfirmation. Und dann ging die Arbeit los. Na, Hus tue ich nicht gern. Blut, Wiener. Oh, der Ostern werden mal 3-4 da umwehren. Kijk, das alle halbe Jahr kann man im Durchschnitt rechnen, ne? Als gewöhnlich hast du ja alle 4 Wochen, Sonntag, Freitag, hab ich nicht da. Ich muss Sonntag nicht so gut arbeiten, als überdacht. Da wäre ja dasselbe. Und da bin ich mal nach Hause gekommen. Und da wird ein bisschen laut. Da sag ich, ich weiß, was ihr kommt beim Frauen. Jetzt geht Abend hier laut. Um 2 Stunden. Warum? Weiß ich auch nicht. So wäre das damals. Dann hätte die Buhr sofort Bescheid gegeben. Der hätte sofort nach Heim anrufen. Ja. Ich will von Heim dort. Ich hätte ja nie Geld. Ihr seid ja von Heim kriegen. Ja. Nee? Und ihr kriegt ja wieder nichts. Ihr kriegt ja kein Geld. Ja. Ihr kriegt wohl um Weihnachten mit gestern Büchse, wie ich aber 5 Jahre hat. Mhm. Das habe ich mit gestern Büchse. Ich habe mich blöd und eine Tafel hat. Und sie haben gesagt, mich, Kelly, du hast mit gestern Büchse kriegen, dass ich die Naube schon aufziehen konnte, was ich zu Weihnachten kriegen habe. Die da wohnen, ne? Aber dann wurde ich weggepackt und ich wollte mich weg sein. Mhm. Da muss ich nicht wissen, wie ich Bauer als Lütchenkind, ne? Als 18 Jahre jung, dann komme ich, ne? Dann komme ich da hier mit Pfoten hin, dass ich Pfoten war, ma. Das ist kein Ort und Wies. Mhm. Nee? Und Brot, das gibt es mit Minske und meine Mühle. Da gibt es ein Stück Brot in den Jahren. Da bin ich 18 Jahre, da hatte ich wohl 3 Feier gemacht. Ja. Nee? Da gibt es ein Stück Brot, wo mich abschmerzen ist ein Gefangener. Fraglich ist, ob man solche bitteren Erfahrungen verallgemeinern kann. Aus der Anfangszeit des Leinerstifts wird gelegentlich, allerdings von kirchlicher Seite, von dankbaren Zöglingen berichtet, die sich später nur mit Freude des Aufenthalts in Große Feen erinnerten. So schrieb ein Amerika-Auswanderer später an den Hausvater: Die schönsten Stunden meines Lebens, die ich in Große Feen verlebt habe, werde ich nie vergessen. Sie sind mir ein Segen gewesen und geblieben. Und den lieben Heiland, den ich in Große Feen gefunden habe, habe ich mitgenommen nach Amerika. Und er ist und wird bei mir bleiben in alle Ewigkeit. Von 1922 bis 1950 betätigten sich der Diakon Hermann Geipel und seine Frau als Hauseltern im Leinerstift. Indem auch sie selbstverständlich mit im Heim lebten, sollten sie den ihnen anvertrauten Kindern einen möglichst guten Ersatz für Familie und Elternhaus bieten. Die eigenen 9 Kinder der Geipels mussten deshalb häufig hinten anstehen. Unterstützung erfuhren die Hauseltern durch einige wenige Angestellte. Wegen der niedrigen Pflegesätze war eine Betreuung, wie sie heutzutage üblich ist, undenkbar. Hermann Geipel war ein Vertreter konservativ-traditioneller Erziehungsmethoden. Seine Maßstäbe lauteten Zucht und Ordnung. Der Auricher Gerd Jansen hat das Leinerstift in den 30er und 40er Jahren als häufiger und regelmäßiger Besucher intensiv kennengelernt. Seit 1938 ist er mit einer Tochter der damaligen Hauseltern verheiratet. Jansen, ein pensionierter Lehrer, erzählt, wie seinerzeit die strenge Erziehung auf ihn gewirkt hat. Als einziges Mittel, um überhaupt damit fertig zu werden. Wobei ich immer wieder erfahren habe, sowohl von meinem Schwiegervater noch mehr, aber von der Schwiegermutter, dass das immer mit Liebe gepaart war. Und dass ich auch immer wieder erlebt habe, dass Kinder, wenn ihnen etwas fehlte oder wenn sie irgendwelche Sorgen hatten, zu den Eltern kamen und sie auch hier immer als Vater und Mutter anredeten. Das war zwar die offizielle Anrede, aber das waren für sie tatsächlich auch Vater und Mutter. Und sie konnten mit allem kommen und taten es auch. Und es waren oft eben auch Probleme, die dann zu lösen waren, manchmal auch mit den Eltern zusammen. Und das war das Schwierigste immer. Die Eltern hatten ja auch einen Besuchstag, die konnten ja auch die Kinder besuchen und die Kinder kriegten auch ab und zu mal Urlaub nach Hause. Aber diese Strenge, die also war für mich damals auch das einzige Mittel, um überhaupt da so weit die Ordnung zu halten, dass eine Lebensgemeinschaft möglich war. Und die Gemeinschaft war da. Wenn die morgens ihre Andacht hielten, dann waren die alle da. Dass die da nicht mit Herz und Liebe alle dabei waren, das glaube ich sicherlich, denn das war für die Kinder natürlich auch eine Veranstaltung, die musste sein, die war selbstverständlich so. Aber dass abends, dass nach dem Abendbrot dann ein Choral gesungen wurde, war auch selbstverständlich. mag alles nicht so nach innen gegangen sein, aber es war ein Tageslauf da, der für alle ganz klar feststand. Und danach musste man sich richten. Und wer ausscherte, wurde bestraft, nicht wahr? Das gab es. Und da gab es eben auch häufig Prügel dafür. Das habe ich auch von meinem Schwiegervater erlebt, nicht wahr? Er sah das als einziges Mittel aus damaliger Zeit, muss man auch immer wieder bedenken. Es war schwer, solche Kinder zu bestrafen bzw. zu erziehen, um sie in diese Gemeinschaft. Sie mussten sich ja einfügen irgendwie, nicht wahr? Und das war für alle diese Kinder, die da kamen, sehr, sehr schwer, weil sie es nicht gewohnt waren von zu Hause aus, nicht wahr? Ja, weil es ja auch kriminell veranlagte Kinder auch da waren. Zum anderen eben aber auch schwer erziehbare. Und die nun in eine Ordnung hineinzubringen, das ist doppelt so schwer, als wenn ich in einer Schulklasse meinetwegen normal begabte Kinder auch habe. In der Schilderung dieses Besuchers und Beobachters liegt zweifellos ein Stück Wahrheit, ebenso wie in den Erinnerungen der Lehrerin Luzi Driefer und des Moordorfers Hermann Meyer. Noch ganz andere Aspekte werden in dem deutlich, was Frau Jansen, die Tochter der Geipels, erzählt. Also es war so, unsere Eltern waren Vater und Mutter für das ganze Heim. Und das ging immer vor. Und wir mussten manchmal zurückstehen. Und da ich die Älteste war, war ich verantwortlich für die jüngeren Geschwister. Bei uns kamen erst die anderen und abends, wenn die Kinder im Bett waren, dann haben meine Eltern gesagt, immer die Angestellten zu sich eingeladen und haben gesagt, wir müssen denen auch ein gemütliches Heim bieten. Und dann waren die dabei. Also wir waren eigentlich sehr wenig mit unseren Eltern allein, weil auch gemeinsam gegessen wurde. Das ist mir als Kind nicht so aufgefallen. Erst später ist mir das mal aufgegangen, nicht? Dass es andere Kinder leichter hatten, wollen wir so sagen, nicht? Und wir mussten sehr oft auch hingehen und mal helfen und einspringen. Und beim Mädchen zum Beispiel, wenn die Betreuerin Sonntagsurlaub hatte, dann musste meine Mutter Vertretung machen und dann sagte sie oft, nun geh du mal rüber und spiel mal mit den Mädchen Reigen und sowas. Nicht? Also das war, da wurden wir eben schon mit eingespannt. Nicht? Und das Schlimme war nachher, meine zweitjüngste Schwester, die wurde krank mit einem halben Jahr. Da hatten wir im Heim eine Masernepidemie und das Kind, der Säugling, kriegte Masern und hatte hinterher Gehirnkrämpfe und ist behindert gewesen. Und dann kam noch eine kleinere Schwester, die habe ich dann groß gemacht, weil meine Mutter das kranke Kind versorgt hat. Die hat dann 14 Jahre gelebt, aber ist dann gestorben im Krieg. Als privater Vater sei ihr Vater erst nach seiner Pensionierung in Erscheinung getreten, erzählte eine andere Tochter. An den Hausvater Geipel seien seine eigenen Kinder nie so recht herangekommen. Dies sei auch der Grund, so die Frau, dass sie selbst nie einen außerhäuslichen Beruf ergriffen habe. Sie habe für ihre Kinder ganz da sein wollen, eben anders, als es ihren Eltern möglich war. Für unzählige Kinder war das Leinerstift mit der Aura des Unheimlichen verbunden. Freilich galt dies nicht für die unmittelbaren Nachbarn, die vom Leben im Heim naturgemäß einiges mitbekamen. So hat zum Beispiel Hajo Aden, der in einem Nachbarhaus aufwuchs und dessen älterer, inzwischen verstorbener Bruder, lange Jahre als landwirtschaftlicher Verwalter im Leinerstift tätig war, ganz harmlose Geschichten parat. Und zurückgegangen, noch die uns Jugend kennetät, bin ich ja vorwiegend in Leinerstift. Kinder trecken ja noch Kinder. Und weil mein Bruder auch ja als landwirtschaftlicher Verwalter tätig wäre, ne, ging ich da ja in Bildhern als Kind. Ne? Und weil jetzt auch ja unmittelbar andere lag. So habe ich meine Kindertät, mein Nicht, ne, dort vorwiegend verbraucht. Früher ja, an den Verhältnissen, wenn du ja heil anest, du haben die Kinder so jeden Stück Brot freit. Ne? Früher. Und wenn die pingeln die, Vesper, Frühstück, Vesper, dann lebe ich auch alle hin oder viel mehr kriege ich mein Stück Brot mit Marmelade, ohne Margarine, ohne Butter auch. Hajo Adens Geschwister hatten ein ähnlich unkompliziertes Verhältnis zum Leinerstift und den Hauseltern, und vor allem zu den Geitelkindern. So erzählte seine Schwester Gebke Hedemann, dass sie, da es bei ihr zu Hause recht ärmlich war, ihre Konfirmation 1924 bei Familie Geipel gefeiert habe und dort, wie alle anderen Konfirmanden, mit einem Taschentuch und einer Apfelsine beschenkt worden sei. Und ihrem Ehemann Dietrich Hedemann fielen zum Thema Leinerstift auf Anhieb einige eher amüsante Begebenheiten ein, die er bei häufigen Besuchen dort in den 30er Jahren erlebte und die so recht zum Bild des unheimlichen Heimes auch nicht passen wollen. Für die meisten Dorfbewohner Uhlbargens und Mittelgroße Feens gehörte das Heim zum Dorf, wie andere Einrichtungen auch. Eine Einrichtung allerdings, mit der man normalerweise nicht viel zu tun hatte und die eine Art Enklave darstellte. Gerhard und Anna Frese, geboren 1914 und 1917, erinnern sich. Ja, also Rettungslos wäre hier ja sehr bekannt und interessant wäre das Thema, dass jeder Tag einen von den Jungs mit einem Bürst auf der Haare über die Schulles und so rüber und da gingen das Postamt hin und holte dort die Post auf. Jeder da. Da war ein Schlatt auf, und mit dem Handelschlatt, dann wäre wie ein, das sehen ja, noch alle auch ausständig. Der Bürs wäre aufgeschlagen. Da wäre das so ein Beutelbürs, ein Langbeutelbürs. So vielleicht von 80 cm Länge und Durchmesser von 25, 30 cm, so eine Postbürze wäre das. Und was passiert da damit? Der Junge, der muss noch Post hin und auf Post haben sie dann den Schlüssel dort. Die schlucken die da oben und alle Posten für die Landestift bestimmt wäre. Die wurde dann intern und die Jungen gingen wieder nach Hause hin. Also die Postbote soll gebrochen, der nicht noch Landestift haben. Der holt eine Post immer selbst auf. Ja, das ist das, was in uns Kindertät wäre. Frau Freis, wo haben Sie denn früher das Landestift auf das Rettungshus belegt? Was haben Sie eigentlich davon mitkriegen? Auf wieder alle Beat weg? Schau, das wäre. Was soll ich sagen? Wie Sie nehmen ja, wenn. An Kinder, das wäre ja immer das Schlagwort. Wenn ihr nicht artig sind und live sind, dann könnt ihr in das Rettungshus. Der soll ihr wohl willen. Aber wieder habe ich auch in Kontakt mit Leinerstift. So, ne? Und der Hausfrau, der lebt auch ja alle da auch Haus und Schuhstoffe bei, das hat er hören. Und da wäre ich immer ganz packen Mann mit dem richtigen Spitzbord, so ein Cityboard hatte der. Ne? Und dann sagen wir, okay, sei noch mehr mit einer Truppe, mit Erzieher, noch Karten. Ja? Dann wir, okay, jeden Sonntag kam eine Gruppe noch Karten. Wo werden die Kinder so klett, damals? Weiten Sie das noch? Ja, auch da werden so einige Mal. Ja, anständig werden die klett. Anständig klett, ja. Nicht und. Aber ich will mal so sagen, da wir da nur groß hängen zu spülen und so wieder, das ist ja nicht der Fall, weißt du, ne? Also, wir immer so ein Löchchen Abstand gegenüber dem Rettungshus, ne? Und dann nach dem Rettungshus ist noch so im Wegfallen, weil das ein bisschen, na, was soll ich sagen, das klang nicht mehr so gut, ne? Frau Freis, hätte man eigentlich hier was in Dörp davon mitkriegen, dass er dort auch ziemlich streng Tagung? Ja. Sehr tempte das voll. Aber oft an dem ist, kann ich nicht sehen. Wir haben Geipel eigentlich immer als einen ganz korrekten Mann und so was, muss ich sagen. Und Frau Geipel, die will ja ganz kinderlieb und so was. Das muss ich ehrlich sagen. Ob das da, wo das Tagung ist, können wir auch nicht, wir haben das ja nie was. Ne? Ich weiß wohl, dass das verteilt worden ist, wenn da wenn ja auch Leute kommen. Und wenn die Leute kommen, was fehlen, dass Frau Geipel die mit zurück in den Schlafstuf nahm, wenn die eigentlich krank wäre oder das oder das. Da habe ich auch wohl gehört, dass ich sehe, ja, dass meine Frau sagen, dass sehr liebevoll die Kinder behandelt hat. Ja. Also da kann man nichts schlecht sagen. Allerdings wäre das ja entschieden strenger, als das von da ist. Das heißt auch von mal, ja, sie haben auch von mal einen Trakt prügelt und so. Das wäre ja früher in Schauer ja nichts anderes. Da kriegst du den Hus auch schon mal malen, ja? Man lebte mit dem Heim, aber was dort im Einzelnen vor sich ging, wusste niemand so ganz genau. Es interessierte die Dorfbewohner offenbar auch nicht besonders. So vermochte keiner der von uns Befragten, Auskünfte zu einem dunklen Kapitel der Zeitgeschichte zu geben, mit dem auch das Leinerstift zu tun hat. Gemeint ist die Zwangssterilisation von angeblich Minderwertigen. Lediglich eine Tochter der Hauseltern Geipel wusste dazu ein wenig zu sagen. Alle Kinder wurden ja im Psychiater vorgestellt. Der kam aus Hannover. Da hatte mein Vater keinen Einfluss drauf. Und dann kamen sie, mussten sie noch nach Aurich und da gab es das Erbgesundheitsgericht. Und da wurde es entschieden. Aber es sind nicht viele gewesen, glaube ich. Wie viele Kinder und Jugendliche des Leinerstifts in der Nazizeit zwangssterilisiert wurden, weil sie keine Nachkommen haben sollten, ist bislang nicht bekannt. Während in den ersten Nachkriegsjahrzehnten dieser Teil der Heimgeschichte völlig tabuisiert war und etwa in einer Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Leinerstifts 1969 die Zeit zwischen 1933 und 1945 mit keinem Wort erwähnt wird, hat man da heutzutage kaum mehr Probleme. Offen geben die Vertreter des Heims Auskunft. Ja, man präsentiert dem auswärtigen Journalisten sogar einschlägige Dokumente aus dieser Zeit. Der Blick in die sogenannten Erbgesundheitsakten, die im Auricher Gesundheitsamt gelagert werden, macht Grausen. Da ist etwa der Fall dreier Brüder namens Jürgen, Hermann und Georg, die vom Hausvater 1935 dem Gesundheitsamt angezeigt werden, da er sie für schwachsinnig hält. Sogenannter angeborener Schwachsinn war ein Sterilisationsgrund. In der Anzeige heißt es beispielsweise über den 11-jährigen Jürgen: Vater 50-jährig, Trinker, willensschwach, stumpf. Mutter geschwätzig, schmutzig. Jürgen 7-jährig nach Große Feen, 4 Jahre Bettnässen. Von klein auf geistig zurück. Während im Falle des 11-jährigen Jürgen und des 14-jährigen Hermann das Gesundheitsamt die Dinge anders sieht als Hausvater Geipel und eine Sterilisation für nicht geboten hält, geht die Überprüfung des dritten Bruders, des 13-jährigen Georg, zu dessen Ungunsten aus. Auf Antrag des Gesundheitsamtes entscheidet das zuständige Erbgesundheitsgericht in Aurich, dass der Junge zu sterilisieren sei. Die Begründung des Gerichts lautet: Der Vater war Trinker. Der Kranke selbst kann das Ziel der Hilfsschule nicht erreichen. Er bleibt in der Mittelstufe stecken. Sein Benehmen seinen Mitschülern gegenüber ist stumpf. Er ist Gefühlsregungen schwer zugänglich. Jedoch sind Jähzornsanfälle hin und wieder vorgekommen. Es handelt sich um angeborene Geistesschwäche im Sinne des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass etwaiger Nachwuchs an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden wird. Es war daher wie geschehen zu erkennen. Diese lapidare Begründung reicht aus, um Georg im Alter von 14 Jahren im Krankenhaus zwangssterilisieren zu lassen. Zwar hatte das Gericht an anderer Stelle selbst eingeräumt, dass der Junge auf fast alle an ihn gerichteten Fragen flotte und richtige Antworten gegeben habe, doch verließ es sich bei der Entscheidung offenbar weniger auf den persönlichen Eindruck als auf die ungünstige Aussage des Hausvaters, der in der Verhandlung als Zeuge auftrat. In einem anderen Fall urteilt Geipel über ein Mädchen, das er ebenfalls dem Gesundheitsamt anzeigt. Gerdine sollte hier ihre Ausbildung in aller Haus- und Handarbeit finden. Sie erweist sich jedoch als langsam, ungeschickt, unsauber und unwillig. Es fehlt ihr jeder Trieb zur Arbeit. Befriedigung an geleisteter Arbeit kennt sie nicht. Unangenehm wird es empfunden, wenn die Jugendliche immer wieder zur Sauberkeit an Körper und Kleidung ermahnt werden muss. Neugierig und geschwätzig kümmert sie sich um Dinge, die sie nichts angehen. Sind männliche Personen, etwa Handwerker, in ihrer Nähe, wird sie unruhig und schafft nichts mehr. Das betreffende Mädchen stirbt an einer Krankheit, bevor das Verfahren zum Abschluss gekommen ist. Bemerkenswert ist der Fall eines anderen Leinerstiftmädchens, das zwar durch seine aufgeweckte Art auffällt, aber dennoch sterilisiert werden soll. Während in der Verhandlung vor dem Erbgesundheitsgericht Aurich der als Zeuge geladene Hausvater Geipel sich ausgesprochen abwertend über die knapp 16-Jährige äußert, sie habe nicht gerne gearbeitet, sei unverträglich, klatschsüchtig und hinter den Jungen her gewesen, urteilt der Bauer Harm B., bei dem das Mädchen seit einem Jahr arbeitet, ganz anders. In der Arbeit ist sie fix, sie ist sauber und ehrlich. Schwachsinnig kann man sie durchaus nicht nennen, im Gegenteil. Ich halte sie, wenn ich sie mit anderen Mädchen vergleiche, für scharf. Das Einzige, was uns an ihr nicht gefällt, ist, dass sie uns im Verkehr mit dem anderen Geschlecht leichtsinnig veranlagt zu sein scheint. Trotz dieses für sie günstigen Zeugnisses beschließt das Gericht die Zwangssterilisation. Das Mädchen sei debil und umweltgefährdend, heißt es in der Begründung. Dagegen legt die 16-Jährige eigenhändig Widerspruch ein. Sie schreibt an das Gericht: In der Verhandlung kam ich nicht so recht mit meinen Wörtern heraus, weil ich Angst hatte, denn so dumm bin ich nicht. Aufgrund eines ausführlichen medizinischen Gutachtens hebt das Berufungsgericht, das sogenannte Erbgesundheitsobergericht in Celle, den Beschluss aus Aurich auf. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, muss Hermann Geipel ein eilfertiger und eifriger Zuträger für das Gesundheitsamt gewesen sein. Von Wärme und Verständnis gegenüber seinen Jungen und Mädchen ist da nichts zu spüren. Mit Sicherheit war der Hausvater von der Rechtmäßigkeit seines Tuns überzeugt. Und rechtmäßig, das ist zu bedenken, war es nach damaligen Umständen auch. Das Verfahren der Zwangssterilisation beruhte auf einer gesetzlichen Grundlage und es gab sogar, wie gehört, Einspruchsmöglichkeiten. Wie stark der Druck der staatlichen Stellen war, belegt im Fall des Leinerstifts ein Dokument, das vermutlich aus dem Jahr 1935 stammt. Es handelt sich dabei um einen Revisionsbericht, verfasst von einem Vertreter der Heimaufsichtsbehörde in Hannover mit Namen Köppchen. In dem Bericht geht Köppchen ausführlich auf das Thema Sterilisierung ein, das, wie er schreibt, ein besonders schwieriges Kapitel bilde. Der Kreisarzt in Aurich, Dr. Quast, verhalte sich absolut passiv und gehe an die ihm aus Große Feen zur Kenntnis gebrachten Fälle nicht heran. Es ist die Rede von 12 gemeldeten Personen, aber nur ein Junge sei auch tatsächlich sterilisiert worden. Die anderen habe man noch nicht einmal untersucht. Bei den meisten der gemeldeten Jugendlichen handle es sich um solche, die bei Bauern in Stellung wären und also nicht mehr im Heim lebten. Vormund sei jedoch weiterhin Hausvater Geipel. In seinem Bericht fährt der Hannoveraner Heimaufsichtsbeamte dann fort. Hausvater Geipel teilte mit, dass er, soweit wie irgend möglich, die im Kreise Aurich untergebrachten Zöglinge inzwischen in andere Kreise in Ostfriesland verlegt habe, wo dann dem staatlichen Gesundheitsamt Mitteilung von der erfolgten Anzeige gemacht ist, mit dem Ergebnis, dass dort das Verfahren aufgenommen und zum Teil auch bereits durchgeführt worden ist. Im Anschluss an die Revision habe ich in Aurich auf der Regierung mit dem Leiter des staatlichen Gesundheitsamts, Regierungsmedizinalrat Dr. Quast, verhandelt. Ich habe ihm anhand unserer Listen sämtliche Fälle vorgeführt, die seit Erlass des Gesetzes von dem Heim bzw. von der Behörde aus bei ihm zur Anzeige gebracht sind und die von hier aus immer wieder, aber völlig erfolglos erfolgten Erinnerungen. Ich habe ihm erklärt, dass sein Verhalten in der Frage der Sterilisierung nun nicht mehr länger tragbar und diese mündliche Verhandlung der letzte Versuch sei, zu einem Ergebnis zu kommen, und dass wir, wenn die Unterredung auch jetzt erfolglos verliefe, genötigt sein würden, uns mit einer scharfen Beschwerde an seine vorgesetzte Dienststelle zu wenden. Dr. Quast erwiderte, dass er die Entwicklung der Angelegenheit auf das Lebhafteste bedauere, dass die säumige Behandlung der Sterilisierungsanzeigen aber lediglich auf seine völlige dienstliche Überlastung zurückzuführen sei. Die Bearbeitung der Massenanträge auf Ehestandsdarlehen, Kinder- und Siedlerbeihilfen sowie besondere Aufträge für die erbbiologische Bestandsaufnahme des Ortes Moordorf für den Reichsnährstand hätten es ihm unmöglich gemacht, die Anzeigen zu bearbeiten. Ich habe daraufhin Dr. Quast die Fälle genannt, an deren sofortiger Bearbeitung uns in erster Linie gelegen ist. Dr. Quast versprach, dass er unverzüglich an diese Fälle herangehen und gleich in der nächsten Woche nach Große Feen fahren werde, um mit dem Hausvater die Liste der Eiltfälle noch einmal durchzusprechen und mit ihm sofort die erforderlichen Untersuchungen zu verabreden. Was auch immer die Gründe für die zögerliche Haltung des Dr. Quast gewesen sein mögen, Bedenken moralischer Art oder tatsächlich einfach Arbeitsüberlastung, feststeht, dass maßgeblicher Druck, Kinder und Jugendliche zu sterilisieren, vom Leinerstift selbst bzw. der vorgesetzten Behörde ausging. Heute begegnet man dem Thema im Leinerstift ohne Scheu und Tabus. Allerdings steht eine Aufbereitung dieses Kapitels der Heimgeschichte noch aus. Vom Rettungshaus über das ostfriesische Erziehungsheim zum evangelischen Jugendhilfezentrum Leinerstift. Diese Namensänderungen spiegeln auch eine Entwicklung in der Erziehungskonzeption wider. Das Wort Rettungshaus ist höchstens noch hier und da im Volksmund geläufig. Doch was ist von dem Anspruch, die Kinder für dieses und jenes Leben zu retten, geblieben? Heimleiter Johannes Soffner. Dieses Wort Rettungshaus hat ja in der ostfriesischen Umgebung hier eigentlich einen negativen Touch. Ich finde, dass es, wenn man das Wort analysiert, eigentlich ein schönes Wort ist, Kinder zu retten. Damals und auch heute Kinder von der Straße, von ihren Problemen, von ihren Nöten wegzuholen und sie für ein Leben in Verantwortung, Selbstbestimmung, in Zufriedenheit zu erziehen oder ihnen eben dabei zu helfen, dass sie ein glückliches Leben führen können. Rettung für ein glückliches Leben, sagt der Heimleiter, der sich nicht mehr Hausvater nennen mag. Da geht es also ums Diesseits. Doch wie steht es mit dem Jenseitigen? Wie verhält es sich mit dem in früheren Zeiten pathetisch und mit aller Entschiedenheit verfochtenen Anspruch einer christlichen Erziehung? Ist das Leinerstift überhaupt noch ein christliches Heim? Erziehungsleiter Dieter Meyer gibt Antwort. Früher war diese sogenannte christliche Erziehung erkennbar an bestimmten Ritualen, die abliefen. Das war die Morgenandacht, das war das Tischgebet, das war die Abendandacht und etwas sehr, eigentlich sehr Schönes, nämlich die Erzieher haben früher die Kinder abends oder sich von ihnen verabschiedet durch ein Gutnachtgebet. Das sicherlich auch auf die Psyche der Kinder, auf ihre Belastung am Tag eine sehr beruhigende Wirkung gehabt hat. Diese Rituale sind nicht mehr da. Woran wir vielleicht zu erkennen sind als Einrichtung, die sich zur Kirche bekennt und zur Diakonie gehört, ist, dass hier Menschen ihren Dienst machen, die Christen sind und die von ihrem christlichen Menschenbild her diese Arbeit tun, die es tun als Menschen, die niemanden aufgeben und als Menschen, die unter der Vergebung stehen und als Menschen, die eigentlich immer eine Hoffnung haben und das versuchen weiterzugeben an die Kinder. Und vom Äußeren her ist vielleicht geblieben, dass wir natürlich die Kinder versuchen, an ihre Kirche zu halten und an ihre Kirche zu binden, ob das nun Kinder anderer Konfessionen sind, die nach Aurich gehen, zum Beispiel unsere katholischen Kinder, die sich dort an ihre Kirche halten, oder aber ob es Freikirchen sind oder aber eben unsere Kinder, die in der Mehrzahl hier zur Kirchengemeinde Mitte Große Feen gehören, die zum Konfirmandenunterricht gehen, zum Kindergottesdienst gehen und mit denen wir auch bewusst durch die großen Feiertage des Kirchenjahres gehen. Christlicher Anspruch und Bezug sind also nicht verloren gegangen, sondern haben sich nur gewandelt und den Zeitverhältnissen angepasst. Was freilich die betreuten Kinder und Jugendlichen davon tatsächlich erreicht und anspricht, steht auf einem anderen Blatt. Christliches Selbstverständnis dokumentiert sich auch in dem engen Verhältnis des Leinerstifts zur Kirchengemeinde Große Feen. Pastor Edzard Reiners, ein unkonventioneller Geistlicher mit dem Herz auf dem rechten bzw. eher linken Fleck, ein Glücksfall für das Leinerstift, wie Erziehungsleiter Meyer sagt, tut viel dafür, die Beziehung zwischen dem Leinerstift auf der einen und der Kirchengemeinde und den Dorfbewohnern auf der anderen Seite zu entspannen und zu entkrampfen. Dass es da bis auf den heutigen Tag gewisse Spannungen gibt, stellt Pastor Reiners nicht in Abrede. Die Kirchengemeinde Große Feen, heute Mitte Große Feen, damals nannte man sie, hieß immer Große Feen, hat einfach, weil der erste Pastor ja der Gründungsvater des Rettungshauses war, immer eine ganz besondere Beziehung zum Rettungshaus gehabt. Das Rettungshaus trat ja auch in Erscheinung. Die Zöglinge, so hieß es ja damals, des Rettungshauses, kamen damals, ob sie wollten oder nicht, jeden Sonntag zum Gottesdienst und waren somit auch schon für die Gemeinde sichtbar. Einige arbeiteten auch damals schon im Rettungshaus, die hier in der Gemeinde wohnten. Das ist die eine Seite. Das Rettungshaus war auch ein Kind der Kirchengemeinde. Heute ist das eigentlich ähnlich so. Wir suchen die Verbindung zwischen der Kirchengemeinde und Leinerstift und wir machen ganz viele Dinge gemeinsam. Und das ist auch ein ganz wichtiges Arbeitsfeld, weil die Jungen und Mädchen, die im heutigen Leinerstift wohnen, ja in diesem Umfeld wohnen. Und eines hat es natürlich immer gegeben, nämlich dass eine solche Gemeinde, die eine solche Einrichtung in ihrem Gebiet beherbergt, auch natürlich besondere Spannungen miterlebt. Früher kamen die Jungs und Mädchen ja kaum alleine raus, nur unter Aufsicht, es war eben ein anderes System. Heute, wo sie auch frei ein- und ausgehen können, nach Aurich fahren, nach Aurich zur Schule geht oder in Ostgroßefehlen, einige, die dazu in der Lage sind, sind natürlich heute viel mehr präsent hier im Dorf. Und es gibt natürlich, wo eben 100 oder 80 oder 100 junge Menschen zusammen sind, natürlich auch den einen oder anderen Konflikt. Aber ich muss eigentlich auch sagen, dass die Gemeinde Großefehn im Laufe dieser langen Jahrzehnte auch gelernt hat, mit diesem Konfliktfeld umzugehen. Früher gab es diese Konflikte weniger als heute, da die Stifties, wie die jungen Bewohner des Leinerstifts sich selbst oft bezeichnen, eben nicht mehr ein isoliertes Leben in einer räumlichen und gesellschaftlichen Enklave führen, sondern im Dorfbild präsent sind. Manchen Dorfbewohnern ist das nicht recht, besonders denen nicht, die unter den Stifties gelegentlich zu leiden haben. Da ist etwa der Kaufmann Gerhard Müller, dessen Geschäft im Zentrum Mitte Großefehens auf einige Leinerstift-Jugendliche schon wiederholt eine recht zweifelhafte Anziehungskraft ausgeübt hat. Da sind wir nun nicht heil schlecht dran, wie wir dann bald schlecht erfahren mit ihm. Sie haben bei uns in den letzten Jahren mal 5-6 Inbrauchen. Und das ist hier an der Eck nicht so ein Stein, wo sie das gehen dann. Die anderen, die privat, die da nichts mit zu tun haben, die loben das, was hier über Zeitung oder über das Pistol dann verteilt wird. Und da steht ja immer das Gold im Vordergrund, wenn sie dann was Golds ausfreit nehmen, kommt ja auch vor. Dann wird das groß breit treten, aber das, was dann negativ ist, das wird verschwiegen. Das kommt darauf an, wie die Jungs nicht genug zu tun haben und sie haben von da auch so viel Rechen, dass die, das Personal, was dort ist, so da gar nicht durchsetzen kann. Die Jugendlichen haben nicht genug zu tun, verfügen über zu viele Rechte und das Personal kann sich nicht durchsetzen, sagt Kaufmann Müller. So wie er denken vermutlich nicht wenige Dorfbewohner. Dieter Meyer vom Leinerstift hat Verständnis für die Kritik und besonders für die Leiden des Kaufmanns. Aber dass das heutige liberale Erziehungskonzept unvergleichlich besser und humaner ist als die gestrigen Grundsätze von Zucht und Ordnung, davon ist er zutiefst überzeugt. Es stimmt, früher war das, was sich so viele Väter und auch Mütter gewünscht haben, in den Heimen üblich, Zucht und Ordnung. Die Kritik, die hinterher einsetzte, war nämlich, durch das ständige Beaufsichtigen, durch das ständige Beschränken der Kinder in ihrer Bewegungsfreiheit, durch die fehlenden Möglichkeiten, dass Kinder sich testen konnten, wie ist das Leben draußen außerhalb der Einrichtung, ist der Prozentsatz der jungen Leute, die später gescheitert sind, wahrscheinlich sehr, sehr hoch gewesen, weil sie sich gar nicht erproben konnten. Aber wenn man zurückdenkt, wie war denn damals die Familie? Wie haben denn Eltern ihren Kindern Auslauf gehalten? Die werden das ganz ähnlich gemacht haben. Während heute die 13-Jährigen, 14-Jährigen bis nachts um 2 in der Disco sind, waren die früher ja auch schön zu Hause am häuslichen Herd unter den Fittichen ihrer Eltern. Was wir heute machen, ist einen, ich will mal sagen, normalen Weg zu gehen, nämlich Kinder dort unter der Betreuung der Erzieher zu halten, wo es notwendig ist, zum Beispiel jüngere Kinder, Kinder, die Gefahren nicht einschätzen können, die nicht alleine raus können, weil sie vors Auto laufen würden, Kinder, die Schwierigkeiten haben, in ihrer Umwelt überhaupt sich zu orientieren, die mehr in der Reichweite und in der Aufsicht der Erzieher zu halten und die Älteren tatsächlich so, wie Eltern es heutzutage auch machen, gehen zu lassen, um sich zu erproben, ohne dass wir dabei leichtsinnig sind. Und so wie Heimerziehung sich heute entwickelt hat, oder sagen wir besser stationäre Jugendhilfe, weil das treffender ist als Heimerziehung, hier ist alles auf. Und das soll auch so sein. Und unsere Kritiker haben das lange Jahre den Heimen vorgehalten. Euer geschlossener Rahmen, das ist das Schlimmste gewesen, was ihr jungen Leuten antun konntet. Da konnte nichts gedeihen. Das war immer nur so in der Zeit, wo sie eingeschlossen waren, wo sie unter ständiger Aufsicht waren. Da lief alles äußerlich gesehen gut. Und hinterher kam die Explosion des jungen Menschen oder sein ständiger Wunsch, doch rauszukommen in die Freiheit. Und dann kam es dann zu all diesen unliebsamen Dingen, nämlich Gewalt gegen Menschen und Sachen. Das heißt also, sich gewaltsam Ausgang verschaffen. Und diese Zeiten sind einfach überwunden. Hier ist alles offen. Wenn man meint, kann man hier gehen. Und ich muss sogar sagen, ich würde auch, wir alle würden niemals ein Kind hier zu halten versuchen, was hier nicht leben mag. Bei jungen Volljährigen eh nicht und bei Jugendlichen auch nicht. Wer hier in Große Fehn nicht leben mag, der kann und soll nach Hause gehen.